Hochverehrte Hörer, leihen Sie mir Ihr Ohr, ich stelle heute einzeln die goldene Sieben vor. Es spielt für Sie der Pianist. Ach, hören Sie zu, wie gut er ist. Als nächstes kommt das Saxophon. Es lacht sogar das Mikrofon. Der Trommler schlägt dazu im Takt und jeden gleich der Rhythmus packt. Das Banjo klingt ganz scharf und hart. Die Geige weint ganz süß und zart. Der Brummbass brummt, der Brummbass schlägt. Der Trompeter bläst ganz aufgeregt. Nun spielen alle sieben Mann und jeder spielt so gut er kann. Wenn die Musik nicht weiter kann, dann kommt zumeist ein Sänger dran. Der Igel auf singt ganz apart den nächsten Vers auf seine Art. Halt verkehrt. Spaß gemacht, dann spielen Sie bei Tag und Nacht die Platte noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal.